Es ist wieder Freitag. Ampere ladet also erneut ins Raumschiff zu einer musikalischen Space Odyssey sondergleichen. Wir durchqueren gemeinsam die neontränkte Milchstrasse, spielen Zukunftsvisionen von vorgestern, zeitlose Klassiker und welche von heute, die gerne so tönen würden. Intergalaktisch im Moment auf dem Dancefloor, provided von dort und natürlich auch aus der Heimat. 80s Classics für Generationen Konsens, Synthwave, Disco und Acid. Ziemlich viel vor für 55 Minuten. Wenn was zu schnell geht, findest du natürlich all den Treibstoff in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Jetzt ist aber fertig mit dem Vorspiel. Back to the Future. Ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. Wir schreiben das Jahr 1983 im Land von der Dolce Vita. Italo-Disco steckt in den Kinderschuhen, elektronisches erobert Tanzflächen wie ein Lauffeuer. Durchwellentragende Schönheiten stellen sich Samstag für Samstag die Show. Der perfekte Sturm also für die Entstehung von einem Classic, der ein ganzes Lebensgefühl mit sich bringt. Der Giorgio Stefani und der Maurice Gavalieri haben als Charlie mit dem Track Space Woman einen Tune erschaffen mit einer unmenschlichen Halbwertszeit und darum läuft er jetzt auch hier bei Ampere auf SRF Virus. Wir bleiben beim Vokuhila-Vibe, dafür ein bisschen moderner. Synthwave für Nachtschwärmer mit Equinox von Atmo. Thank you. fände ich einen eigentlich zu allgemeinen Begriff, um die ganzen Vibes hier zu beschreiben. Egal ob 1983 oder halt 2020, die ganze 80s, frühe 90er-Ästhetik ist seit Jahren wieder in der Mitte von der Popkultur angekommen und hinterlässt seine Spuren natürlich überall. Blade Runner 2049, das Wiederaufkommen von Schulterpolster und natürlich die ganze Synthwave-Sache, die auf YouTube abgeht, greifen Teil von einem zeitlosen Gefühl auf, wo wir hier ein bisschen showcasen. Der Tune heisst VTWA von Lucy in Disguise aus dem palmerreichen Santa Barbara in den Staaten. Das ist schon das zweite Mal, wo wir etwas von dem Duo bei Ampere spielen. Und zwar kommen die zarten Vibes im Hintergrund vom englischen Produzenten Submerse. Der Tune heisst, wie so viele Tracks von ihm, wie ein Videospiel-Classic, und zwar Power Stone. Schaut's an dieser Stelle an Dreamcast-Jugend. Der Dude wohnt in Japan und meint zu seinem letzten Album, von welchem der Track hier ist, dass es unter anderem von 90er-Jahren NBA-Basketball inspiriert ist. Big ups Jordan, Space Jam ist gut gewesen. Thank you. Vom fernen Osten direkt nach Yverdon-les-Bains. Ella Soto ist meines Erachtens eine der wohl interessantesten Künstlerinnen, die wir 2020 hier in der Schweiz haben. Auch bei ihr verbiete ich mir das Wort Retro, denn das, was sie macht, ist definitiv Future. Eine Zukunftsvision von R&B aus der Alpennation, ohne Röstigraben und schäbige Haare, dafür mit einem guten Schuss 90s. Switch wieder mal hier bei Ampere, aber die Vibes sind vor Mike gerade so on fire, als würden wir Top Gun im Hintergrund laufen lassen. Pures Internetgold, das ist der Mitch Murder mit After Hours Run. Das Ding habe ich auf einem von diesen unzähligen und höchst beliebten Synthwave-Channels auf YouTube gefunden. Checkt unbedingt den Kanal New Retrowave mit seinen knappen 1 Million Subscribers ab. Dort gibt es überproduzierte Videospiel-Soundtracks mit Vintage-Vibes. Wie immer findest du all den guten Stoff in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Stell sicher, dass du dem Ding folgst, um Woche für Woche in Genuss von absoluter Freshness zu kommen. Das Ohr in der Zukunft. Nach einem mitternächtlichen Konditionstraining gehen wir führen nach vorgestern. Der nächste Juni kommt wieder mal von unseren Fratellos und Fratellas aus dem Süden. Das ist San Giovanni Bassista mit Summer Sweat 1985 aus dem 1985. Klassikerfenster für Schultern an Schultern mit deinem Boomer-Vater. Nicht nur Italien ist in den High Times von den 80s für brennende Dancefloors bekannt gewesen, sondern auch eine ganz bestimmte Stadt in den Staaten, und zwar das Epizentrum von Pastellanzügen, Lambos und Nasenbluten, Miami, Florida. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency. Die Band Miami Sound Machine mit kubanischer Leadsängerin Gloria Estefan bringt auf dem Track «Dr. Beat» auch verfluchte 36 Jahre später noch genau die Vibes auf den Punkt, wo viele mit einem modernen Approach und zeitgenössischem Gear probieren einzufangen. To ease the pain, to ease. Fertig Classics, denn das schadet dem Raum-Zeit-Kontinuum. Drum Fast Forward, das ist Cooper Savo mit Pacifico. elektronische Musik immer gegen den Strom. Es ist super schwierig, wirklich schwierig, kein Tune vom Engländer Lone in einem Ampere-Podcast zu featuren. Der Dude hat einfach zu viel Fuego am Start, aber ich glaube, irgendwann ist dann auch mal gut. Lönnt mir aber noch einen, hier also nochmal zum Mitschreiben. Das ist Lone mit Airglow Fires, synthetisches mit einer guten Portion Sommer, hier bei Ampere auf SRF Virus. Alles, was auch nur entfernt an sorgenfreie Tage mit Vitamin D-Überschuss erinnert, findet in der 23. Episode von Ampere seinen Platz. Und während der letzte Tune in die Weite vom Delay abdriftet, nimmt uns bereits eine Baseline an die Hand mit absoluter Feel-Good-Garantie. Der US-Amerikaner Tom Noble remixt gerade den Track Words von Jacques Renaud und verpasst dem Original das nötige Disco-Treatment für ausufernde Sessions auf der Tanzfläche, wo du dein nächtliches Dahin nennst. Der Brooklyner ist im Netz ein wahres Mysterium. Gut so, denn so zählt nur der Vibe. We'll be right back. Stuff aus der wohlig warmen Comfortzone switchen wir zur absoluten Qualitätsmusik aus der Alpennation. Das ist die Combo Bittermoon aus der Romandie mit Les Renversés, wo sich etwa so anfühlt wie ein Kuss im Mondlicht. Mit Schweizer Präzision schafft es Duo, das Vorgestern ins Jetzt zu befördern, ohne übertriebene Nostalgieanfälle. Pure Vibes aus dem Welschland, dafür gibt es ein Dix, Ampere Certified. Thank you. Amper auf SRF Virus. Kurz vor dem Schluss gibt es gutes Electrofire, eisgekühlt serviert mit osteuropäischem Stampf. Der Bartosz Kruszynski ist polnischer Staatsbürger und unter einer Vielzahl an alter Egos unterwegs, wie unter anderem gerade hier als Earth Tracks. Der Name, das Cover und auch alles andere vom Track Truth mit dem Newborn Junior können direkt aus den freien Elektrojahren stammen. Die nostalgisch gefärbten Schallwellen kommen aber direkt aus der Moderne, vom einem kleinen Dorf in der polnischen Pampa über Warschauer Clubs und das World Wide Web direkt in die Deutschschweiz und natürlich straight ins Herz. Knappe 5 Minuten Horizonterweiterung bleiben uns noch, darum also noch einen kleinen Ausflug in ein Paralleluniversum, wo Trance noch immer Tanzfläche regiert. Auch wenn der Kanadier Project Pablo eigentlich eher für smooth Lo-Fi House bekannt ist, trifft er mit dieser retro-tränkten Nummer namens All I Need genau ins Schwarze. Wir sagen Arrivederci von der 23. Folge von Ampere. Wir hoffen, ihr habt es zum Schluss wohlbehalten, ins Jetzt zurückgeschafft. Auch nächste Woche setzen wir eure Ohren wieder gehörig unter Hochspannung, egal ob als Podcast, Radioshow oder Spotify-Playlist. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus.